einmal da, Mann, der alles für Europa und Deutschland tat. Man soll ihn vergessen, man soll ihn verachten, doch darüber können wir nur lachen, denn wir werden ihn weiter lieben und ehren. Und wir werden uns auch bald vermehren. Und wir werden uns auch bald vermehren.